You know, a man tried to convince me that the way I think about finances is very wrong. Ein Mann hat versucht, mich zu überzeugen, dass die Art, wie ich über Finanzen denke, sehr falsch ist. And I said, look, you believe what you believe, let me believe what I believe. Ich sagte, glaub einfach, was du glaubst und lass mich glauben, was ich glaube. Then I asked him this question. Aber ich stellte ihm diese Frage. My friend, if Jesus would tell you that in 24 hours he will come back, would you do the same things you do with your money than you're doing it now? Mein Freund, wenn Jesus dir sagen würde, dass er in 24 Stunden zurückkommen wird, würdest du dann dasselbe mit deinem Geld tun, was du jetzt damit tust? He said, no. Er sagte, nein. That really proves my point. Das beweist meinen Standpunkt. That you are not living in the light of eternity. Dass du nicht im Licht der Ewigkeit lebst. Do you know, I was reading a book of a guy which I think a very great author. I'm not sure if he's alive anymore. Ich las ein Buch von einem Mann, der meiner Meinung nach ein sehr guter Autor ist. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. The guy was a chaplain in the American military. He was what? Chaplain, you know, a chaplain. Uh-huh. Der Mann war ein Kaplan im amerikanischen Militär, also ein Geistlicher. You know, the spiritual people in the military. And he was a Christian because in the American military they have all the religion have their own chaplain. Und er war Christ. Denn im amerikanischen Militär haben alle Religionen ihren eigenen Kaplan. You know, they have from Catholics, Evangelical, you know, different religions. Sie haben Katholiken, Evangelikale, verschiedene Religionen. And this guy was a very serious Christian. Und dieser Mann war ein sehr entschiedener Christ. And he said he sat at so many deathbeds of soldiers. Er sagte, dass er bei so vielen Soldaten am Sterbebett saß. And he told me how all the regrets came out in the last moments of life. Und er erzählte, wie in den letzten Momenten des Lebens all die Dinge hervorkamen, die sie bereuten. Guys, I would like you to ask yourself a serious question. Leute, ich möchte, dass ihr euch diese sehr ernste Frage stellt. If today is my last day on earth, wenn heute mein letzter Tag auf Erden ist, I would really know that. Wenn ich das tatsächlich wissen würde, is my life full of regret? Bereue ich dann viele Dinge in meinem Leben? If you say yes, wenn du darauf ja sagst, change it today. Dann ändere es noch heute. How can I change the regrets of the past? Wie kann ich die vergangenen Dinge ändern, die ich bereue? Very simple. Ganz einfach. The Lord taught me that you cannot change your past, but you can redeem your past. So start redeeming it. Der Herr lehrte mich, dass man seine Vergangenheit nicht ändern kann, aber man kann sie erlösen. Fang an, sie zu erlösen. So forgive. Vergib. Let go. Lass los. Stop being a victim. Hör auf, ein Opfer zu sein. Close the door to your past. Schließ die Tür zu deiner Vergangenheit. Use the pain you suffered to save other people. Nutze den Schmerz, den du erduldet hast, um andere Menschen zu retten. We as Christians, we have to live in a way that we can honestly say. Wir als Christen müssen auf eine Weise leben, dass wir ehrlich sagen können. Maranatha, come my Lord, Maranatha. Maranatha, komm mein Herr, Maranatha. Nothing you need to change. Es gibt nichts, was ich ändern muss. I'm ready to slip into eternity and continue eternity because I'm already living it here. Ich bin bereit, in die Ewigkeit hinüberzugleiten und die Ewigkeit fortzusetzen, weil ich sie bereits hier lebe. The Bible says in Ecclesiastes that God put eternity into the heart of man. Die Bibel sagt im Prediger, Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Think about this. Stell dir das vor. God put inside of you the understanding, the knowledge and the desire for eternity. Gott legte in dich das Verständnis, die Erkenntnis und die Sehnsucht nach der Ewigkeit hinein. See, Jesus is the eternal Son of God. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. So inside of all of us there is a natural longing, a natural desire for eternity. In uns allen ist also eine natürliche Sehnsucht nach der Ewigkeit. So what do we do? Doch was machen wir? Our heart knows this. Unser Herz weiß das. But because we are not set for eternity, our heart is taking us all over the place to satisfy this emptiness. Weil wir aber nicht auf die Ewigkeit vorbereitet sind, führt uns unser Herz an alle möglichen Orte, um diese Leere zu füllen. So we try to fill it with many different things. Wir versuchen es mit vielen verschiedenen Dingen zu füllen. The dangerous thing is that none of these things are wrong in itself. Das Gefährliche ist, dass keine dieser Dinge an sich falsch ist. That's the problem. Das ist das Problem. They're not bad things. Es sind keine schlechten Dinge. No, you have all sorts of different pleasures that make us satisfied. Wir haben alle möglichen Vergnügungen, die uns zufriedenstellen. So what do we do? Was machen wir also? The truth is our heart is looking to connect with eternity, but because we haven't understood that. Die Wahrheit ist, dass unser Herz versucht, sich mit der Ewigkeit zu verbinden, aber weil wir das nicht verstanden haben. We haven't understood that there's nothing else that will truly satisfied us, but Jesus and eternity. Wir haben nicht verstanden, dass es nichts anderes gibt, das uns wirklich befriedigt, als Jesus und die Ewigkeit. So heart is forever trying to find this satisfaction. Deshalb versucht unser Herz immer zu dieser Zufriedenheit zu finden. And then somebody asks us this question. Und dann stellt uns jemand diese Frage. If this would be your last day of earth, on earth, wenn dies dein letzter Tag auf der Erde wäre, would you change something? Würdest du etwas ändern? And then we think. Und dann überlegen wir. Ooh, I haven't really lived for eternity. Also, I would change something. Ooh, ich habe nicht wirklich für die Ewigkeit gelebt. Ich würde etwas ändern. But you should not have to say that. Aber du solltest das nicht sagen müssen. Do you know what's very interesting? Weißt du, was sehr interessant ist? Psalmist says, Lord, help us to number our days, to consider our days, so that we will become wise. Der Psalmist sagt, Herr, hilf uns, unsere Tage zu zählen, auf dass wir weise werden. So once you understand, wenn du einmal verstehst, that I was created for Jesus, I was created for eternity, and that's the purpose of my life. Ich wurde geschaffen für Jesus, ich wurde geschaffen für die Ewigkeit, das ist der Sinn meines Lebens. Suddenly your priorities change. Dann ändern sich plötzlich deine Prioritäten. But look at this. Aber schau. The crazy thing is, religious people will tell you. Das Verrückte ist, dass religiöse Menschen dir sagen werden. Ah, if you are really set for eternity and your heart is set on Jesus, you can't enjoy anything anymore on this earth. Ah, wenn du wirklich auf die Ewigkeit ausgerichtet bist und dein Herz auf Jesus ausgerichtet ist, darfst du nichts mehr auf dieser Erde genießen. See, that's religion. Das ist Religion. God created a beautiful earth for me to enjoy. Gott hat die wunderschöne Erde geschaffen, damit ich sie genieße. So why would I not enjoy? Warum sollte ich sie dann nicht genießen? You imagine. Stell dir vor, the last day of your life on earth. Dein letzter Tag auf der Erde. And you will say, und du würdest sagen, I'm gonna spend it fasting. Ich verbringe ihn mit Fasten. And then you stand before Jesus. Und dann stehst du vor Jesus. And Jesus says to you, und Jesus sagt zu dir, I gave you taste buds. Ich gab dir Geschmacksnerven. And I gave you a whole lot of good food. Und ich gab dir jede Menge gutes Essen. In the last 24 hours on earth you didn't enjoy what I gave you. Und in den letzten 24 Stunden auf Erden hast du nicht genossen, was ich dir gab? If I would have planned to go to a nice restaurant with Daniel the last 24 hours of my life would have arrived, I would still go. Wenn ich geplant hätte, mit Daniel in ein schönes Restaurant zu gehen, wenn die letzten 24 Stunden meines Lebens gekommen wären, würde ich dennoch gehen. If you live for Jesus in eternity, siehst du, wenn du für Jesus und für die Ewigkeit lebst, suddenly everything becomes spiritual. Wird plötzlich alles geistlich. Everything. Alles. Good food. Gutes Essen. I don't need it anymore to be satisfied, but it's enjoyable. Ich brauche es nicht mehr, um befriedigt zu werden, aber es ist angenehm. Good time with your friends. Eine gute Zeit mit deinen Freunden. I don't need it anymore to tell my loneliness, because with Jesus I'm never lonely. Ich brauche das nicht mehr, um meine Einsamkeit zu tilgen, weil ich mit Jesus nie einsam bin. Yet I can enjoy. Doch ich kann sie genießen. Suddenly there is not anymore this separation between natural and spiritual. It's one life. Plötzlich gibt es nicht mehr diese Trennung zwischen natürlich und geistlich. Es ist ein Leben. So let's ask a question. Also stellen wir uns die Frage. Would I change something if I know the last 24 hours of my life had come? Würde ich etwas ändern, wenn ich wüsste, dass die letzten 24 Stunden meines Lebens gekommen sind? And I've asked myself this question very sincerely. Und ich habe mir diese Frage sehr ernsthaft gestellt. And I have to say. Und ich muss sagen. Nothing. Nichts. I would not even say, oh, sweetheart, it's the last 24 hours with you. Let's just hang out together day and night. Ich würde noch nicht mal sagen, oh, Liebling, das sind die letzten 24 Stunden mit dir. Lass uns die ganze Zeit miteinander verbringen, Tag und Nacht. Why would I do that? Warum soll ich das tun? If I understand that Debbie will be with me for all eternity, why do I freak out if in 24 hours I have to go? Wenn ich verstanden habe, dass Debbie mit mir in aller Ewigkeit zusammen ist, warum flippe ich dann aus, wenn ich in 24 Stunden gehen muss? If I understand that in reality she belongs to him and I belong to him, why do I freak out in 24 hours she won't be here with me anymore? Wenn ich verstehe, dass sie in Wirklichkeit ihm gehört und ich gehöre ihm, warum flippe ich dann aus, wenn sie in 24 Stunden nicht mehr hier bei mir ist? If she hasn't been important to me the last 36 years of on earth here, why would I now make her important to me and think that changes anything? Wenn sie in den letzten 36 Jahren auf der Erde nicht wichtig für mich war, warum sollte ich sie nun für wichtig erachten und denken, dass dies etwas ändern würde? You see, I used to have regret. Früher bereute ich Dinge. I did. Das war so. I lived with a lot of regret how I handled my balance between family and work. Ich bedauerte es sehr, wie ich die Balance zwischen Familie und Arbeit gelebt hatte. I have. Das war so. I completely neglected my family for the sake of serving Jesus. Ich habe meine Familie völlig vernachlässigt, um Jesus zu dienen. A lot of it was not even serving Jesus, but was religious activity. Vieles davon war noch nicht einmal ein Dienst für Jesus, sondern nur religiöse Aktivitäten. Once I understood that, aber als ich das begriff, and realized that is one of the big regrets that I have, und erkannte, dass ich das wirklich sehr bedauere, I did a very simple thing. Tat ich etwas ganz Einfaches. I sat down with both of my sons individually. Ich setzte mich mit meinen beiden Söhnen einzeln hin and I looked them into their eyes. Und schaute ihnen in die Augen and I asked them to forgive me. Und ich bat sie um Vergebung. And we hugged. Und wir umarmten uns. And I cried. Und ich weinte. And they said, Dad, you were a great dad. Und sie sagten, Papa, du warst ein großartiger Papa. We forgive you. Wir vergeben dir. You weren't here as much for us as we wanted you, but you did the best you could. Du warst nicht so oft für uns da, wie wir wollten, aber du hast das Beste getan, was du konntest. You're forgiven. Dir ist vergeben. Both of my sons forgave me. Beide Söhne haben mir vergeben. I sat down with Debbie. Ich setzte mich mit Debbie hin. And I told her, I did this wrong. Und ich sagte zu ihr, ich habe das falsch gemacht. Go back and change my path. Ich kann nicht zurückgehen und meine Vergangenheit ändern. I did not excuse it. Ich habe sie nicht entschuldigt. Ich habe nicht gesagt, hey, du musst das verstehen, ich musste Jesus dienen und die Verlorenen retten. No. Nein. I asked for forgiveness. Ich habe um Vergebung gebeten. And she forgave me. Und sie vergab mir. I said, now I'm going to redeem my past. Und ich sagte, jetzt werde ich meine Vergangenheit erlösen. Now I will serve Jesus with all of my heart, with all of my passion. I will live for eternity. Jetzt werde ich Jesus von ganzem Herzen mit aller Leidenschaft dienen und ich werde für die Ewigkeit leben. But I will be your husband too. Aber ich werde auch dein Ehemann sein. The husband that cares about you. Dein Ehemann, der für dich sorgt. The husband that feels your heart. Dein Ehemann, der dein Herz spürt. Your husband that lets you know that you are very important and precious to my life. Dein Ehemann, der dich wissen lässt, dass du sehr wichtig und kostbar für mein Leben bist. So, move on. Also geh voran. So if Jesus would come today, there's nothing I would change. Honestly, nothing. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, gibt es nichts, was ich ändern würde. Ehrlich, nichts. Please. Bitte. Push the pause button of your life. Drücke die Pause-Taste deines Lebens. And ask the Holy Spirit this question. Und stell dem Heiligen Geist diese Frage. Say, Holy Spirit, please will you search my heart? Heiliger Geist, bitte durchforsche mein Herz. Will you look carefully and show me any hidden area? Kannst du sorgfältig nachschauen und mir jeden versteckten Bereich zeigen? Will you show me if things have to be changed so that I can honestly say? Kannst du mir zeigen, ob Dinge verändert werden müssen, damit ich ehrlich sagen kann? Today would be my last day. I would be in peace and I would just continue the way I have planned it. Wenn heute mein letzter Tag wäre, hätte ich Frieden und ich würde einfach so weitermachen, wie ich es geplant habe. If every Christian would live like this, wenn jeder Christ so leben würde, I guarantee the world would be a different place. Garantiere ich dir, dass die Welt ein anderer Ort wäre. You would be more in peace. Du hättest mehr Frieden. You would spread Jesus in a better way. Du würdest Jesus auf bessere Weise verbreiten. You would not be religious anymore. Du wärst nicht mehr religiös. You would represent him so well to everybody else. Du würdest ihn so gut vor allen anderen repräsentieren. And you would be a fun person to be with. Und es würde Spaß machen, mit dir zusammen zu sein. So ask him the question. Also stell ihm die Frage. Whatever he shows you, don't ignore it, make some adjustments. Und was immer er dir zeigt, ignoriere es nicht, sondern nimm ein paar Änderungen vor. You know, when he talks about the coming of Jesus, wenn vom Kommen Jesu die Rede ist, Titus says that the grace has appeared to teach us. Sagt Titus, dass die Gnade gekommen ist, um uns zu lehren. We always want grace to give us something. Wir wollen immer, dass die Gnade uns etwas gibt. But grace wants to be our teacher. Aber die Gnade möchte unser Lehrer sein. To deny ungodliness and worldly lust. Um Gottlosigkeit und weltliche Lust zu verleugnen. I'm going to give you a little golden key here, a little secret. Ich werde dir einen kleinen goldenen Schlüssel geben, ein kleines Geheimnis. If you allow grace to teach you, wenn du der Gnade erlaubst, dich zu lehren, to deny ungodliness and worldly lust, um Gottlosigkeit und weltlicher Lust zu verleugnen, you can actually enjoy everything that is in this world too. Kannst du in Wirklichkeit alles genießen, was in dieser Welt ist. Because we're not talking about sin. Natürlich spreche ich nicht von Sünde. So think about this. Denk darüber nach. That's a great thought. Das ist ein großartiger Gedanke. Guys, thank you for watching. Leute, danke fürs Zuschauen. If you enjoyed it, click the little like. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Like. Inscribe, share it with all of your friends. Abonniere es, teile es mit all deinen Freunden. And remember, und erinnere dich, you should live like the day is your last day on earth. Du solltest so leben, als ob heute dein letzter Tag auf der Erde wäre. See you guys. Wir sehen uns, Leute. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge.